ihm das Seine. Nur jedem das Seine, nur jedem das Seine, nur jedem das Seine. Das Herz dem Höchsten alleine, dem Höchsten alleine. Doch bleibet das Herz dem Höchsten alleine. Doch bleibet das Herz dem Höchsten alleine. Das Seine.